zum Freunde machen, kann mich nur Jesu mir zum Freunde machen. So gilt der Mammon nichts bei mir, so gilt der Mammon nichts bei mir, nichts, so gilt der Mammon nichts bei mir, kann mich nur Jesu mir zum Freunde machen, kann mich nur Jesu mir zum Freunde machen, so gilt der Mammon nichts bei mir. So gilt der Mammon nichts, so gilt der Mammon nichts, so gilt der Mammon nichts, nichts bei mir. Der Mammon nichts, nichts bei mir, so gilt der Mammon. der Mammon nichts, nichts bei mir.